Zu jener Zeit, von der hier die Rede ist, fehlte dem Glasperlenspiel noch die Fähigkeit zur Universalität, das Schweben über den Fakultäten. Es hatte damals für jede Fakultät, jede Disziplin und ihre Abzweigungen noch immer eine eigene Sprache und Regelwelt. Ein halbes Jahrhundert sollte es dauern, bis der erste Schritt zur Überbrückung dieser Grenzen geschah. Die Ursache dieser Langsamkeit war ohne Zweifel die puritanische Scheu vor Vermischung der Disziplinen und Kategorien. Die tiefe und wohlberechtigte Scheu vor einem Rückfall in die Sünde der Spielerei. Es war die Tat eines Einzelnen. Ein Schweizer Musikgelehrter, zugleich fanatischer Liebhaber der Mathematik, erdachte eine neue Wendung und die Möglichkeit zur höchsten Entfaltung. Unter den Geistigen seiner Zeit hatte man sich längst nach Philosophie, nach Synthese gesehnt. Man empfand das bisherige Glück der reinen Zurückgezogenheit auf seine Disziplin als unzulänglich. So durchbrachen Gelehrte da und dort bereits die Schranken der Fachwissenschaft und versuchten, ins Allgemeine vorzustoßen. Man träumte von einem neuen Alphabet, einer neuen internationalen Zeichensprache, in welcher es möglich würde, die neuen geistigen Erlebnisse festzuhalten und auszutauschen und das Komplizierteste ohne Ausschaltung der persönlichen Fantasie und Erfinderkraft in einer Weise grafisch auszudrücken, welche allen Gelehrten der Welt verständlich wäre. Jener Schweizer Gelehrte erfand für das Glasperlenspiel die Grundsätze einer Zeichen- und Formelsprache, in welcher es möglich wurde, astronomische und musikalische Formeln zu verbinden, Mathematik und Musik gleichsam auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das Glasperlenspiel zog von da an mehr und mehr alle wahrhaft Geistigen in seinen Bann. Seither hat sich das Spiel rasch vollends zu dem entwickelt, was es noch heute ist. Zum Inbegriff des Geistigen und Musischen, zum sublimen Kult, zu Unio Mystica aller getrennten Glieder der Universitas Literarum. Es hat in unserem Leben denn auch teils die Rolle der Kunst, teils die der spekulativen Philosophie übernommen und wurde einstmals gar mit dem Ausdruck magisches Theater bezeichnet.